Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich hier auf dem Heppenheimer Marktplatz begrüßen. Mein Name ist Markus Rode und ich werde Sie heute auf dem Laternenweg durch die historische Altstadt von Heppenheim und auf der Fahrt zur Starkenburg begleiten. Heppenheim blickt auf eine lange Geschichte zurück. Im Mittelalter war die Stadt eine Festung mit 3 Stadttoren, die nachts wirklich immer geschlossen waren. Heute gibt es diese Tore leider nicht mehr, aber dafür kennen alle Heppenheimer noch viele tolle Geschichten und Legenden über die Stadt. In einige der Geschichten werde ich Sie Schritt für Schritt, oder vielleicht sollte ich besser sagen, Laterne für Laterne einführen. Denn an viele der Sagen und Legenden erinnern heute die Straßenlaternen, an denen wir auf unserem Rundgang vorbeikommen. Hier haben wir schon eine, auf der ein Hund abgebildet ist. Das ist der Melampus, der treue Hund, der früher auf unserer Burg lebte. Wenn Sie nach hinten schauen, jetzt leider ein bisschen gegen die Sonne, sehen Sie unsere Starkenburg in ihrer ganzen Schönheit. Da lebte also der Melampus und hat die Stadt beschützt. In Kriegs- oder Belagerungszeiten brachte er Geheimbotschaften in die Stadt. Der Sage nach starb er wie ein Kriegsheld im Kampf gegen die Feinde. Aber auch nach dem Tod bewachte er als Geisterhund die Starkenburg. Noch heute schützt er die Stadt übrigens vor allem Bösen. Manchmal hört man den Melampus nachts bellen und heulen, aber das können nur die Heppenheimer hören. Gleich gehen wir ein paar Schritte weiter zur nächsten Laterne. Da werde ich Ihnen die Legende über die Weiße Dame erzählen. Lassen Sie mich aber vorher noch ein paar Worte zum Ablauf des Tagesprogramms sagen. Der Rundgang auf dem Laternenweg dauert etwa eine Stunde. Danach begleite ich Sie zum Mittagessen in den Ratskeller. Nach der Mittagspause können Sie sich noch einen kleinen Stadtbummel hier in der Altstadt gönnen. Für Oktober ist das Wetter ja traumhaft. Wir treffen uns erst wieder um 13.30 Uhr beim Melampus. Ich denke, am besten wäre es, wenn ich direkt hier an der Melampus-Laterne auf Sie warte. Von hier aus gehen wir dann zusammen zum Parkplatz und fahren weiter mit dem Bus auf die Starkenburg. Da habe ich für Sie eine kleine Führung vorbereitet. Von der Starkenburg machen wir später eine kleine Wanderung durch die Weinberge und zum Abschluss kommt das Highlight des Tages. Ich weiß, dass einige von Ihnen schon darauf warten. Wir fahren dann, wieder mit dem Bus, zu einer Weinprobe in einem historischen Gewölbekeller in der Altstadt. Nun aber folgen Sie mir bitte zur Laterne mit der weißen Dame.